1. Zu dieser Zeit erfe der Tetrachords von den Geruchten über Jesus. 2. Er sagt zu seinen Dienern, das ist Johannes der Taufer, es ist von den Toten auferstanden, und die Schaub wirken dies Wunderkrafter in ihm 3. Den Herds hat Johannes zuvor festnehmen, fesseln und ins Gefängnis werfen lassen, und zwar wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. For Johannes hat ihm namlich gesagt, es ist dir nicht erlaubt, es ihr Frau zu haben 5. Obwohl Herds in Toten wollte, fürchtet er die Volksmensch, die dies Johannes als Propheten betrachtet. 6. Als Herds Geburtstag gefeiert wird, tanz die die Tochter der Herodias vor den Gasten, was Herds said Jephiel. 7. Die Schalb schwor mit einem Eid, als zu geben, was sie Verlingen word. 8. Auf Anweisung ihrer Mutter sagt sie, gib mir hier auf einer Schüssel den Kopf Johannes des Taufers 9. Der König war darüber betrübt, doch aufgrund seiner Eiden der Anwesenheit seiner Gastbefahler, ihren Wunsch zu erfüllen. 10. Sand darauf hin jemanden aus, der Johannes im Gefängnis in Thorpton Salty. 11. Der Kopf wird auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen überreicht, wels in dann ihre Mutter bracht. 12. Johannes Jünger kamen später, nahmen seinen Leichnam und begruben in, danach gingen sie zu Jesus und berichteten ihm als. 13. Als Jesus dies hort, zog er sich von dort mit einem Buten einen einsamen Ort Zurück, doch als die Menschenmengen davon erfuhren, folgten sie ihm zu Fass aus den Städten. 14. Als Jesus ostieg, so ein groß Menschenmensch, im Fand mitliert mit ihnen und heilte die Kranken unter ihnen. 15. Gegen Abend traten sein Jüngeren in Herren und sagten, dieser Ort ist abgelegen und die Zeit ist schon fortgeschritten, schick die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. 16. Jesus erwidert ihnen, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt er ihnen zu essen. 17. Sie antworteten ihm, wir haben hier nichts außer fünf Broten und zwei Fischchen. 18. Er sagt, bringt sie mir her. 19. Dann befahl er den Menschen, sich auf dem Gras niederzulassen. Er nahm die fünf Broten die zwei Fischchen, blickte zum Himmel auf, sprach den Segen, brach die Brot und gab sie den Jungen, die sie wiederum und die Menschen verteilten. 20. Al Assen und Werden sat, Danach sammelte man die übrig geblieben in Brotstuck ein, dies Wolf Korb Fulton. 21. Die Saal der, die gegessen hatten, betrug etwa 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mit gerechnet. 22. Unmittelbar danach drangte Jesus sein Jünger, ins Boot zu stagen und im zum anderen Ufer vorauszufahren, waren die Menschenmengen endlies. 23. Nachdem die Menschen entlassen hat, stieg er allein auf einen Berg, zu beten. Als es Abend ward, war dort allein. 24. Das Boot befand sich jedoch schon viel Stadion vom Land entfernt und ward von den Wellen stark beinsprucht, die der Wind in Gegen stand. 25. In der Wirten Nachtwasch kam Jesus zu ihnen, in dem über den See ging. 26. Als die Jüngerin auf dem See gehen sahen, waren sie bestürzt und riefen aus Furcht, es ist ein Gespenst. 27. Doch sogleich sprach Jesus sie an und sagt, sei getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. 28. Petrus antwortet ihm, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. 29. Jesus sagt, komm, Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser, zu Jesus zu gelangen. 30. Als er jedoch den starken Wind bemerkt, bekam er Angst, begann zu sinken und rief, Herr, rett mich. 31. Sofort streckte Jesus sein Hand aus, ergriff ihn und sagt zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 32. Sobald sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. 33. Die im Boot warfen sich vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottsohn. 34. Nachdem sie übergesetzt hatten, landeten sie in Genesaret. Als die Bewohner Diocese Ort Jesus erkannten, sandten sie Boten in die gesamte Umgebung. 35. Sie brachten. Alkranken zu ihm und beten ihn, dass diesner den Sorm seines Gewands berühren dürften, und all, die ihn berühten, wurden geheilt. 36. Und all, die ihn berühten, wurden geheilt.